WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ist die Sendung offen und frei für alle eure Themen. Ihr könnt euch also gerne melden unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich freue mich sehr, begrüßen zu können heute als erste Anruferin Lore, 91 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Lore, schön, dass du da bist. Ja. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich habe angerufen, weil mir so wahnsinnig schlecht geht. Mama ist vor 5 Wochen gestorben und ich habe ihn... Dein Mann ist vor 5 Wochen gestorben? Ja. Ja. Wie alt und ist dein Mann geworden? 98. 98. Ja. Aber ich habe ihn 15 Jahre gepflegt. Vor 15 Jahren hatte er 2 schwere Schlaganfälle, war aber am Anfang noch... Also so, dass wir ein bisschen noch miteinander ein bisschen gehen konnten. Aber es ging natürlich immer schlechter. Und im letzten halben Jahr war es ganz, ganz schlecht. Mhm. Und er konnte auch nicht mehr sitzen und gar nicht mehr. Aber er war ganz, ganz klar bei Verstand bis zur letzten Minute. Und du hast ihn alleine zu Hause gepflegt? Ja, ja. Ganz alleine? Ganz alleine. Bis zum Schluss? Bis zur letzten Minute. Das hast du geschafft? Ja. Wir haben uns... Wir sind auch 69 Jahre verheiratet. Mhm. Und wir haben uns immer noch ganz mies inniglich geliebt. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und wenn man das dann so sagen kann, wir haben uns bis zum Schluss innig geliebt, ist das ein ungeheures Lebensgeschenk, finde ich. Und aus dem Grund, verstehen Sie, aus dem Grund fällt mir so sehr, also... Vielleicht verstehst du es nicht, aber ich würde so, so gerne sterben. Lore. Ich bete Tag und Nacht, dass ich sterben darf, aber mir geht es gesundheitlich noch viel zu gut. Lore, nochmal zu deinem Mann. Wie schwer pflegebedürftig war er jetzt ganz zum Schluss? Ja, er war sehr pflegebedürftig, weil er konnte, also ich habe ihn gefüttert und er konnte sich auch nicht mehr drehen im Bett oder so. Also er lag immer im Bett? Also letzte Vierteljahr. Aber vorher... Das heißt, du hast ihn auch gewaschen, du hast ihn sauber gemacht? Ja, alles, was man machen muss bei einer Pflege. Ja, und ich bin auch bei Nacht, also wir haben ein schönes Haus und er war im Esszimmer und ich habe... geht in ein anderes Wohnzimmer und aber schon seit fast die ganze Zeit habe ich dann im Wohnzimmer ein Bett dass ich weil er konnte die Treppe nicht mehr gehen, weil Schlafzimmer ist im ersten Stock. Ach so, verstehe, und, ja. Ja, und Wohnzimmer und wir haben auch einen schönen Garten dabei und alles. Ich konnte ihn immer auf die Terrasse, also raussetzen im Garten und so. Das ging alles nur wunderbar. Und du sagst, er war bis zum Schluss geistig ganz, ganz, vollkommen ganz klar. Vollkommen klar, bis zur allerletzten Minute. Wie war die allerletzte Minute? Ja, ich habe es gemerkt, er hat so unruhig geatmet. Und dann bin ich neben ihm gesessen im Bett und auf einmal hat er aufgehört. Er hat noch, wisst ihr, was er noch gesagt hat? Na? Lore, mein Schatz. Wie schön, dass er das gesagt hat. Wie schön. Und da war es aus. Was hast du da gemacht? Ich, gar nichts. Ich hab ihn noch geküsst. Und dann habe ich meine Nichte wohnt ganz in der gleichen Straße beim elterlichen Haus. Und dann habe ich der angerufen und ich habe eine Tochter noch, die ist im Schwarzwald. Dann habe ich denen auch da auch angerufen, die sind dann am anderen Morgen gekommen. Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Da in der Nähe wohnt ein Sohn und... Meine Nichte. Die Nichte, ach so, okay. Also du hast du eine... Ich hatte eine Zwillingsschwester. Mhm. Und wie viele Kinder hast du? Nur die ich eine hatte, ich hatte zwei Töchter, aber eine Tochter ist schon gestorben. Und wie alt ist deine Tochter, die jetzt lebt noch? Die ist 70. Die ist 70. Ist die noch ganz gut gesund? Die ist gut, ja, vollkommen. Aber wohnt weit weg von dir? Ja, im Schwarzwald. Wie viele Kilometer sind das von dir? Ach, wie viel sind das? Vielleicht 100 oder so. Ja. Na gut, das ist schon weit. Gibt es Enkelkinder? Ja, das sind zwei, aber die Enkelin, die lebt in Amerika. Ach so, also alles ziemlich weit weg. Ja, der Enkel, der wohnt nicht weit weg, aber der ist bei der Lufthansa, der ist selten zu Hause. Dann ist er viel unterwegs. Der ist viel unterwegs. Mhm. Also da kann ich mich nicht so sehr, meine Nichte, die kümmert sich schon, das muss ich sagen. Lore, jetzt hast du mir das ja so beschrieben, dass das eine sehr große Liebe war zwischen dir und deinem Mann. Ungeheuer. Ich würde so, wenn ich nur wüsste, wenn mir es jetzt schlecht ginge, jetzt bin ich ganz ehrlich, wenn mir schlecht ginge, würde ich in die Schweiz fahren. Mir geht es viel zu gut. Hat dein Mann dir etwas hinterlassen, einen Wunsch, einen Rat? Eigentlich nicht, nein. Weil, glaubst du, dass er würde wollen, dass du auch jetzt stirbst? Das weiß ich nicht. Aber ich wäre so gern bei ihm. Weißt du, Lore, ich kann das verstehen, was du sagst. Ich wäre so. Ich kann es verstehen. Und jetzt bin ich zu Hause und weiß ich war natürlich den ganzen Tag, ich bin auch gar nicht mehr weggegangen, überhaupt nicht mehr. Ich war Tag und Nacht bei ihm und jetzt ist alles so leer und so ed und so. Und das kommt ja auch noch hinzu. Du hast ja über diese 15 Jahre eine ganz große Aufgabe gehabt. Ja, eben. Der Tag war strukturiert, du hattest deine Pflichten und so weiter. Und das ist ja alles weg jetzt. Und jetzt bin ich alleine und... Du bist aber gesundheitlich, körperlich bist du noch vollkommen fit. Vollkommen fit. Und ich kann auch noch Auto fahren und alles. Also von dem her mir geht es auch wirklich gut. Ich habe keine Beschwerden und nichts. Lore, wie war die Beerdigung? Also, ja, ich meine, ich habe das alles noch gut hingekriegt und war eigentlich recht schön und ich... Der Chorwarterin hat gesungen und dann habe ich, und das war eigentlich unser Lieblingslied von der Mireille Mathieu, wie die singt, wie sollte ich leben ohne dich? Und das habe ich dann auch in der Kirche noch spielen lassen. Was sehr schön ist, aber auch natürlich sehr traurig. Ja, aber es war euer Lied. War unser Lied. Ich finde nur, wie es was ihr da kennt. Jetzt dass ich sterben dürft. Ich will sofort. Aber, weißt du, Lore, erstmal finde ich, muss man auch in all diesen traurigen Sachen das Gute sehen. Das Gute ist, dass ihr euch so lange hattet. Ja, das ist wahr. Das ist unglaublich. Und ich finde das so beeindruckend, dass du sagst, dass ihr euch geliebt habt. Innig bis inniglich, zum Schluss. Ganz, ganz inniglich. Wie gesagt, ich kann das verstehen, was du für einen Wunsch hast. Ja, kann einem niemand helfen, nein. Nein, vielleicht solltest du jetzt versuchen, in seinem Sinne weiterzuleben. Ja. Du wirst sicherlich sowieso viel mit ihm sprechen, oft mit ihm sprechen. Ja, immer. Gehst du auch oft zum Friedhof? Also in der Woche mindestens ein, zweimal. Wie ist das im Haus, wenn du dann alleine bist und mit ihm sprichst? Ich gehe jetzt, wir haben auch einen Garten und den habe ich jetzt auch, also das heißt, die Hecke schneiden und Rasen mähen, das kann ich nicht, das tue ich nicht, aber alles andere habe ich jetzt doch auch gemacht, dass ich einfach abgelenkt war. Jetzt mache ich aber. Ach, das ist so grausam. Allein zu sein, drei Worte nur unendlich schwer zu tragen. Und es gäbe nicht die Möglichkeit, dass deine Tochter zu dir zieht? Oder dass oh Gott, nein. Nein. Nein, nee, nee. Warum nicht? Und ich nee, ist kein Thema. Nein. Mhm. Ich kann auch nicht dorthin gehen. Der ist so furchtbar pingelig und. Ach so. Das, also, der bei mir ist ganz bestimmt top sauber, ganz bestimmt. Aber das nee. Sie ist noch pingeliger. Nein. Ja. Also, ich habe auch. Wir wohnen so wunderschön hier in Stuttgart. Ja, wunderschön. Nee, dann musst du da auch bleiben. Das ist dein Zuhause und das ist. Ja, nein, also ich würde unser Haus nicht verlassen. Nee, das verstehe ich. Das verstehe ich auch. Weißt du, es ist ja auch es ist zum einen eine große Gnade und ein großes Geschenk, dass ihr beiden euch so lange hattet. Ja, aber das ist es ist ja auch eine große Gnade und ein großes Geschenk, dass du mit 91 noch sagst, ich bin topfit, ich fahre Auto und ich bin gesund. Das ist ja auch eine große Gnade. Vielleicht darf man das auch und nicht also, so weg. Also, ich sage, ich bin ja so alt und habe noch keine Stunde Putzfrau gehabt. Ja, das ist auch ein Wort. Nein, noch keine Stunde. Ich habe alles bis jetzt selber gemacht. Ich wollte gerade sagen, das darf man, glaube ich, auch nicht so wegwerfen, wenn man das, trotz aller Traurigkeit. Ja. Es gibt doch noch viele kleine Sachen, vielleicht bei dir im Garten, die Blumen, oder wenn du Vögel beobachtest oder wenn es blüht. Viele kleine Dinge, an denen man sich erfreuen kann. Aber momentan habe ich ja nicht so eine Freude, ehrlich. Mhm. Ich will aber das darf man ja nicht ab, ich wollte nur noch sterben. Aber du hast nicht vor, dir wirklich was anzutun. Ich habe mir schon mit dem Gedanken mal getragen, aber das darf man ja nicht. Was würde denn dein Mann dazu sagen? Ich weiß es nicht, darüber haben wir nie gesprochen. Aber du kanntest ihn ja so gut. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass er mit einverstanden wäre. Lore, eine andere Frage. Wenn jetzt dein Mann dir vom Himmel oder wo immer er auch ist, einen Rat geben könnte, was glaubst du, was für einen Rat er dir gäbe? Ich weiß es nicht. Denk mal nach, du kennst ihn so gut. Nur du weißt das. Mhm. Nein, das wäre ihm nicht recht. Nein, das wollte er nicht haben. Mhm. Nein, das wollte er nicht. Da hat er mich auch viel zu sehr geliebt. Vielleicht würde er sagen, Lore, nimm das Leben, was du noch hast. Und sei dankbar dafür und freue dich darüber, dass wir beide so viel Glück haben. Vielleicht beieinander sein dürfen. Genau. Ja. Weil er hat auch, ich sage ja bis zuletzt, da hat sich 100-mal bedankt und gesagt, Schatz, ich danke dir herzlich. Und ich habe immer gesagt, ach Walter, brauchst du doch nicht bedanken. Und er hat gesagt, doch, das muss ich bei dir, da muss ich mich bedanken. Wie toll. Ich beneide dich sehr um eine solche Liebesbeziehung. Die war schön, ja. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du mein Elend mit angehört hast. Herzlichen, ganz, ganz herzlichen Dank für alles. Sehr, sehr gerne, Lore. Darf ich dir denn auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Das wäre aber sehr lieb. Ja, das ist die Claudia heute Nacht und die Claudia ruft dich zurück. Einen Tipp aber noch von mir. Ja. Oder eine Frage. Wenn du so lange da wohnst, wo du wohnst, kennst du doch bestimmt auch eine Menge Leute. Ja, also ich habe sehr, sehr nette Nachbarn, muss ich sagen. Und also ich habe auch von 3 oder 4 sogar den Schlüssel, wenn sie in Urlaub gehen. Mhm. Weil die wissen, dass sie sich auf mich 100%ig verlassen können. Also du bist nicht da wirklich einsam in deinem Haus. Ja, aber zusammensitzen tun wir nie. Ach so. Absolut nicht. Wir grüßen uns nett und so, aber zusammensitzen, nein. Hast du niemanden, mit dem du dich mal triffst, mal Kaffee trinken, Tee trinken? Durch das, dass ich eben die letzten 15 Jahre fast nicht mehr aus dem Haus gekommen bin. Ich verstehe. Mhm. Du warst abgelenkt, du konntest das gar nicht, du hattest keine Zeit dafür. Ja, und ich bin ehrlich, ich wollte es eigentlich auch gar nicht, weil ich wollte eigentlich immer bei meinem Schatz sein. Vielleicht kann man da ja auch nochmal ein bisschen überlegen, dass man irgendeinen Kontakt noch knüpfen könnte, vielleicht über die Kirchengemeinde. Ja, das vielleicht. Also bis jetzt wollte ich es eigentlich auch gar nicht. Weil aber eigentlich fände ich das ganz gut. Wenn du, ja, hast ist, du ja vielleicht ist gut, wenn ich mich da mal ein bisschen... Ja, wenn du einen guten Draht vielleicht zu eurem Pastor habt, hast du zum Priester und da gibt es Verbindungen, dann könnte man ja mal was überlegen. Ja, das müsste ich eigentlich mal aufbauen. Das ist wahr, das müsste ich immer, dass ich ein bisschen rauskomme und was anderes. Genau, genau. Das ist also lieb. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, es ist dass du das angehört hast. Es ist meine Ehre, mit dir gesprochen zu haben, Lore. Nein, das ist herzlich, ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Und ich bitte deine Sendung gucke ich so gerne an. Ja, jetzt bitte ich dich aufzulegen, den Hörer aufzulegen und zu warten, bis die Claudia dich anruft. Ja, vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Ebenfalls. Tschüss. Dankeschön. Auch dir recht gute Zeit. Dankeschön, sehr nett. Tschüss. Wiedersehen. Wiederhören. 0800 220 50 50. Hier ist Sosa. Stimmt das? Sosa. Ja, hallo. Ein Mann. Ja. Ja, genau, ja. Ich grüße dich, Sosa. Um was geht's? Hallo, Domian. Um was geht's bei dir? 19 bist du, habe ich das gesagt? 19 Jahre. Nee, 17. Hm. Das ist 17 bin ich, ja. Noch jünger. Okay. Und zwar, ja, es geht um eine Sucht, also um eine Abhängigkeit. Und zwar eine Opiatabhängigkeit. Und zwar bin ich Codein-abhängig. Codein-abhängig? Was genau ist Codein? Erklär mal. Also Codein, das ist das ist eigentlich ein Hustenmittel. Mhm. Und das sind dann so Hustensäfte, die kauft man dann auf der Straße. Also ich wohne in Frankfurt-Offenbach. Da weiß man ja, dass da ja einiges nicht so richtig läuft. Und ich sag mal, dass das heißt, diesen Sirup, diese Säfte, kaufst du auf der Straße oder kannst du die sogar in der Apotheke kaufen? Nee, in der Apotheke sind die nicht, also die sind nicht rezeptfrei, nee. Also die sind rezeptpflichtig, definitiv. Achso, also man kriegt den in Apotheken schon, aber dann mit Rezept nur. Genau. Und da du das Rezept nicht hast, kaufst du die quasi auf dem Schwarzdrogenmarkt auf der Straße. Genau, kann man sagen. Also von Freunden im Prinzip oder mal hier, mal da, wo es gerade eben geht. Und das sind immer so Sirup, so Husten, Schlafsäfte. Genau, das ist immer so ein Hustensaft, ja. Was für eine Wirkung? Mit Prometazin. Ja, genau. Was für eine Wirkung hat das, wenn du das Zeug genommen hast? Also das ist dann eine sehr beruhigende Wirkung. Also ja, ich bin sehr, sehr langsam und alles ist egal im Prinzip. Ich kenne es von schweren Erkältungen, wenn ich sowas genommen habe, dass ich eigentlich dann einschlafe nachdem. Ja, genau. Also man wird sehr, sehr müde, natürlich sehr, sehr müde. Irgendwann bei einer Überdosierung schläft man dann auch irgendwann einfach ein. Aber ist ja eigentlich eine langweilige Droge, ne? Wenn man einfach völlig bräsig. Nee, überhaupt gar nicht. Ich nehme dazu natürlich auch noch andere Drogen. Also, eine, zumindest Marihuana, also Gras halt. Ja, das pusht dann auch gleich nicht auf. Nee, aber das gefällt mir eben, diese sedierende Wirkung eben, dass es einem einfach gut geht und. Also du nimmst diese Säfte mit Codein? Ja, ich nehme die Säfte und tu die dann in Softdrinks, also in so Sprites zum Beispiel, damit das dann gut schmeckt. Und dann rauchst du dir dazu ein, oder wie? Ja, nicht immer. Also das ist sowieso immer dabei, sagen wir so. Ach so. Und gibt es noch eine andere Droge, die du konsumierst? Schon. Also im Prinzip alles durchweg ab und zu mal so. Also wie auch? Ich sag mal. Auch dann aufputschen? Ja, ich hatte schon vieles durch, ja. Aber hauptsächlich ist es Codein und Marihuana. Ja, genau. Du bist 17. Wie lange nimmst du das schon? Das ging eigentlich relativ schnell. Also mit 15 habe ich angefangen. Mhm. Und das Codein konsumiere ich jetzt schon ein halbes Jahr, so bis 8 Monate. So ein Fläschchen Sirup, wo das Codein drin ist. Was kostet das denn auf dem Schwarzmarkt? Das kostet so, je nachdem, ob ich es bei Freunden oder irgendwo anders hole, so 10 bis 15 Euro. Hast du mal durchgerechnet, wie viel Geld du im Monat für allerlei Drogen ausgibst? Das weiß ich gar nicht. Also das interessiert mich jetzt auch nicht so viel, weil du Geld hast es. Also Geld ist Geld kein ist Problem. Da. Ah, Geld ist kein. Ja. Wie kommt das, dass Geld kein Problem ist? Also auch durch die Straße, sag ich mal. Was also, heißt das, du handelst also, auch, oder wie? Ja, also mit Gras, ja. Du dealst mit Gras? Genau. Und verdienst da entsprechend viel Geld, dass du dir das alles leisten kannst? Genau. Wie lebst du? Lebst du alleine bei den Eltern zu Hause noch? Nee, ich lebe bei den Eltern. Wissen die von deinem Leben? Nee, also nicht richtig. Die wissen nur, dass ich kiffe und schon auch ab und zu mal was anderes genommen habe, aber so viel wissen die nicht. Gehst du offiziell denn auch noch zur Schule? Ja, ich gehe zur Schule, ja. Also nicht nur offiziell, du gehst wirklich zur Schule? Ja, klar, ja, ich gehe zur Schule. Ich gehe regelmäßig, ich gehe jeden Tag zur Schule. Und funktioniert das mit dem Drogenkonsum? Kannst du deine Leistung? Das funktioniert noch gut. Also meine Leistung in der Schule ist, ich sag mal, durchschnittlich. Also ich komme durch die Schule durch, ja. Jetzt rufst du bei mir an und erzählst mir diese Sachen, die sind ja ziemlich krass schon, was du da machst. Warum rufst du an? Ich rufe hauptsächlich an, um andere Jugendliche zu warnen, weil ich weiß, dass das jetzt gerade ein Trend wird. Mit dem Codein meinst du? Ja, genau. Also sehr, sehr viele Leute, die ich kenne, nehmen das. Auch in anderen Städten, auch im Internet liest man es immer wieder. Mhm. Es gibt Rapper, die darüber rappen. Ich weiß nicht, Hustensaft-Jüngling, Moneyboy, falls dir das was sagt, Domian. Ja. Die rappen darüber und die ich sag mal, supporten das. Mhm. Und das wird eben immer populärer. Wenn du jetzt andere Leute warnen willst, dann heißt das ja, dass du darunter leidest. Leidest du wirklich? Also so richtig leiden tue ich nicht. Eigentlich finde ich es nice. Du findest es okay oder nett? Ich finde es nice. Ich turn darauf gut ab. Mhm. Und warum willst du denn die Leute warnen, wenn du es nice findest? Also, ja, weil es eben doch eine Abhängigkeit ist so. Und man vielleicht nicht damit anfangen soll so oder zumindest nicht, ich sag mal, nicht regelmäßig. Mhm. Auf jeden Fall nicht regelmäßig. Das ist das Schwierige. Ich wundere mich, dass du deinen normalen Alltag noch gebacken kriegst. Also mit der Schule, das zum Beispiel. Ja, doch, das geht eigentlich, also das ist eigentlich relativ alltagstauglich, wenn man das in geregelten Abständen sippt. Aber du hast mir das auch gerade erzählt, du bist tätig als Dealer. Das heißt, du bist im kriminellen Milieu. Genau. Das ist dir klar, was das bedeutet, wenn du auffliegst, was das für dein Leben und deinen Lebenslauf dann für Folgen hat. Selbstverständlich, aber warum gehst du das Risiko ein? Ja, das ist eine gute Frage, Domian. Das ist eine wirklich gute Frage. Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ich habe mich irgendwie für dieses Leben entschieden. Aber dieses Leben kann ja dann, wie soll das denn, wenn du dich dafür entschieden hast, wie soll das denn dann mal in den nächsten Jahren weitergehen? Nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht für immer so agieren, keineswegs, aber solange ich noch Schüler bin und mir sowas noch leisten kann und noch nicht im richtigen Berufsleben bin. Kann ja sein, dass es auffliegt. Du fliegst von der Schule, hast einen Riesenärger zu Hause und erstmal ist deine Laufbahn kaputt und unterbrochen. Ja. Ich finde, du gehst auf dünnem Eis. Einmal sagst du ja selbst, oder warnst sogar, was ja ehrenwert von dir, dass du die Leute warnen willst, dass man da in natürlich gerätst du in eine Abhängigkeit. Kein Mensch weiß, was das im Gehirn macht, wenn du auf Dauer das konsumierst. Natürlich. Das ist ein Medikament, muss ich ja gar nicht sagen. Mhm. Welche Abhängigkeiten da entstehen, hast du mal versucht? Also das ist ein Opiat, genau wie Heroin, ja. Hast du mal versucht, rauszugehen für ein paar Tage oder für eine Woche? Ja, schon. Und also das ist schon anstrengend, sag ich mal. So. Also ja. du gehst ein großes Risiko ein, dass du in eine körperliche und psychische Abhängigkeit durch diese Droge, ich nenne es Droge, kommst. Ja, definitiv Droge. Ja, definitiv klar. Droge. So. Aber turn up, ja. So, und das ist das eine. Und das andere ist, dass du wirklich ebenfalls ein großes Risiko eingehst, dass man dich packt als Dealer. Ja. Das finde ich wirklich heikel, Mensch. Was sind deine beruflichen Wünsche? Ich weiß nicht, vielleicht noch irgendwann studieren. Irgendwas im wirtschaftlichen Bereich. Ja, also solide Träume und Pläne hast du da. Kannst du alles kannst du alles in der Pfeife rauchen? Also, oder auch Rapper, keine Ahnung, je nachdem, wie es bei ja, gut, so Rapper, okay, Rapper kann man als Traum immer im Parallel laufen lassen. Ja, klar. Aber du kannst ja alles andere abschminken, wenn du erwischt wirst und wenn du zu sehr in eine Abhängigkeit gerätst. Mhm. Du hast jetzt noch die Chance, du bist jetzt noch relativ jung und du bist reflektiert, zu sagen, ich gehe in eine andere Richtung. Was würden deine Eltern sagen, wenn die das alles wüssten? Ja, das wäre natürlich nicht gut, also definitiv nicht gut. Ich weiß nicht, was dann passieren würde. Wie sind die eingestellt? Sind die eher liberal oder eher konservative Leute? Also das schon eher liberal. Also sie würden mir jetzt nicht den Kopf abschlachten, aber ich würde schon trotzdem... Wären sie schockiert, glaube ich. Ja, genau. Denn auch liberal bedeutet ja nicht, dass man das billigt und gut findet. Denn man will ja das Beste für den Sohn und will, dass es dem Sohn gut geht. Also, missverstehe mich auch nicht. Es geht hier nicht um Moralisieren. Ich hab nur dich im Kopf, was für dich gut ist. Und ich glaube, dass das für dich nicht gut ist, wenn du das so weitermachst. Nee, das glaube ich natürlich auch nicht. Also probier da auch demnächst dann rauszukommen so. Ich mache einen Vorschlag. Ich weiß nicht, ob du da empfänglich für bist. Ja. Geh doch mal anonym, also du musst ja deinen Namen da gar nicht sagen. Geh doch mal einmal anonym zu einer Drogenberatungsstelle. Mhm. Die geben keine Daten weiter, gar nichts. Und erzählst denen einfach mal, was du machst. Okay. Und dann werden die irgendwas sagen. Und dann, du bist ein freier Mann, du kannst immer noch rausgehen und sagen, komm, interessiert mich nicht, tschüss. Ja, natürlich. Ja. Aber vielleicht sagen die... doch interessante Dinge für dich, wo du sagst, naja, vielleicht sollte ich den Schalter doch umlegen. Genau. Ja, du hast schon recht. Also ich sollte das vielleicht, denke ich, mal in Erwägung ziehen. Sollen wir dir mal ein paar Adressen in die Hand geben? Ja, das wäre schon gut. Also, das können wir machen. Dann musst du nicht lange rumsuchen. Du wohnst im Raum Frankfurt. Frankfurt, Offenbach am Main. Genau, die Daten haben wir hier. Ja. Sosa, dann hoffe ich, dass du da wegkommst von. Ich hoffe es einfach für dich. Ja. Deine Warnung ist rübergekommen und wir rufen. Ich hoffe es auch und nochmal auch an alle, die das konsumieren und trinken. Ja. Die das jetzt schon trinken. Ja. Macht es wenigstens, wenn ihr schon trinkt, in geregeltmäßigen Abständen. Ja, und nicht jeden Tag, abhängig werde. Ja, am besten gar nicht. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay? Der Sosa. Alexandra, 24, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Alexandra. Hi. Meine Liebe, um was geht's? Und zwar, ich habe gestern die Sendung mitverfolgt und das Thema hat mich sehr interessiert, weil ich selber mal tätig war als Prostituierte und heute bin ich durchgekommen und ja, darüber würde ich mit dir sprechen. Du warst tätig als Prostituierte, du bist heute 24 Jahre alt. Von welchem Alter bis zu welchem Alter hast du es gemacht? Genau war das 2 Tage nach meinem 18. Geburtstag. Mhm. Bis? Habe ich angefangen. Bis vor knapp über einem Jahr. Ach so. Also schon eine ganze Weile, ne? Ja. Also so, das ist so wirklich so eine Bilderbuchgeschichte. So eine Klischeegeschichte halt war das. Wie bist du denn nach deinem Geburtstag da reingekommen? Mit 17 habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt gehabt. Mhm. Auf einer Party und der war in diesem Milieu tätig. Er hat mir auch recht schnell klar gemacht, dass er mit einer Soliden nicht zusammen sein kann. Mit was? Er war gerade ein Piepser. Mit was? Mit einer Soliden. Mit einer Soliden? Ja, einer Soliden. Was heißt das? Frau. Mit einer soliden Frau? Solide, also die einem soliden Beruf nachgeht. Er kann nicht mit einer soliden Frau zusammen sein? Genau. Hat der Typ dir gesagt, da warst du 17? Genau, und er wusste damals nicht, dass ich 17 bin. Er dachte, ich bin 19. Wie alt war er? Er war damals 24. Was ist denn das für eine, der sagt, ich kann nicht mit einer soliden Frau zusammen sein? Ja. Unfassbar. Ja. Erzähl mal weiter. Ja, und auf jeden Fall habe ich ihm das dann gesagt, dass ich 17 bin. Daraufhin hat er halt mit mir Kontakt abgebrochen. Und ich habe dann gewartet, bis ich 18 geworden bin und habe mich dann bei ihm gemeldet. Warum? Also dazu muss man sagen, ich hatte ein bisschen Probleme in der Familie und er hat für mich was ausgestrahlt, was er eigentlich gar nicht ist. Also jemand, der stark ist, einen beschützen kann und ja. Und du warst wahrscheinlich ein bisschen verknallter in den. Ja, extrem sogar. Extrem sogar. Okay, dann ist es erklärt und entschuldigt. Du hast Kontakt zu dem aufgenommen und dann? 2 Tage nach meinem 18. abgeholt und mich in einen Saunaclub gefahren. Mhm. Und wahrscheinlich nicht ein Familiensaunaclub. Nein. Nein, das war dann schon ein Sexclub. Genau. Er hat dich sofort dahin gefahren? Ja. Mit welcher Intention? Ja, also er hat mir halt versprochen, dass das nicht lange gehen würde. Ich dachte auch damals, ich bin die Einzige. Und das kam dann halt immer mit der Zeit Sachen raus über ihn, dass er das halt nicht ist. Ja, Moment, langsam. Er fährt dich in den Saunaclub. Genau. Lässt er dich raus, du gehst rein, ja, und dann, was solltest du da machen? Mit Männern schlafen. Und das war dir sofort klar? Ja, das wusste ich. Was hatte er dir gesagt vorher? Ja, also ich habe mich ja auch informiert, die Monate über, wo ich halt mit ihm nichts zu tun hatte. Und da hast du dich gleich drauf eingelassen? Ja, also ich hab's. Ja, kann man so sagen, ja. Warum? Du warst doch eigentlich in ihn verliebt und hast ihn angehimmelt. Warum hast du das denn? Ja, weil ich diesen Menschen einfach für nicht verlieren wollte, deswegen. Ah ja, ich verstehe. Das ist auch so ein großes Anliegen, was zum Beispiel mir sehr am Herzen liegt, was mich auch mein Leben sehr geprägt hat. Und was ich auch gerne zum Beispiel den jungen Mädchen mitgeben würde, weil ich finde, dass da herrscht einfach zu wenig Aufklärung und man bekommt zu wenig Hilfe, finde ich. Mhm. Also im Klartext, das war ein Zuhälter, der dich da gleich in seine Geschäfte eingeschleust hat. Richtig. Du hast für den gearbeitet quasi, in dem Club. Richtig. Nicht nur in dem Club, sondern deutschlandweit. Kam es denn auch zu einer Beziehung zwischen euch auch? Ja. Oder es hat er so vorgetäuscht? Also ich glaube, das hat er vorgetäuscht. Also natürlich, wenn er hatte dann noch 3 andere Frauen und da muss man schon schauspielern. Also. Ja. Warst du dann bis zum Ausstieg quasi unter dessen Fuchtel? Ja. Wann hat es bei dir gekippt? Wann hast du gemerkt? Also es hat immer zwischendurch gekippt. Zwischendurch habe ich immer daran gezweifelt, was ich da mache. Mhm. Ich habe auch, als ich in Clubs gearbeitet habe, Probleme gehabt, so mit den Gästen klarzukommen. Mhm. Habe dann auch getrunken und versucht, mich anderen Frauen anzupassen, indem ich auch irgendwie Drogen nehme. Mhm. Was mir aber halt nie irgendwie wirklich gefallen hat. Deswegen habe ich das dann auch gelassen. Mhm. Ja, und das war halt er war für mich halt wie ein Familienersatz. Und der Wunsch einfach nach jemandem, der einfach Stärke da mich beschützt. Alexander, keine Frage zwischendurch. Drückst du immer wieder zwischendurch mal irgendwie auf die Tastatur? Nee. Es piepst immer so in gewissen Intervallen. Okay, wir machen weiter. Hallo? Ja. Ja? Du bist da, du hörst mich. Ja. Ich höre dich. Aber du sprichst jetzt mit der Freisprechanlage. Nochmal bitte, Domian. Ja, jetzt ist gut. Ich dachte gerade, dass du mit der Freisprechanlage sprichst. Es geht jetzt. Weiter. Ja. Okay. Wie kam es denn dann, dass du dich von ihm gelöst hast? Mit den Behörden. Sag nochmal, weil es gerade wieder gepiepst hat. Oh Gott, was ist das denn? Ich hatte Probleme mit den Behörden und musste dann halt gezwungenermaßen mit ihm Schluss machen und dann... Ja. Was heißt Probleme? Ihn verlassen halt. Was heißt Probleme mit den Ich bin ja keine gebürtige Deutsche und dadurch, dass ich keine Ausbildung abgeschlossen habe, sollte ich abgeschoben werden. Mhm. Genau, wenn ich halt keine Ausbildung oder weiter halt zur Schule gehe, sollte ich dann abgeschoben werden. Ach so, und das wollte meine Familie natürlich nicht. Hatte die Familie mittlerweile mitbekommen, was du da machst? Ja. Was hat die Familie denn dazu gesagt, dass du das machst? Also meine Eltern sind ja getrennt. Meine Mutter wollte dann halt mit mir keinen Kontakt mehr haben, weil ich schon immer als Teenager auch ein Problemkind für sie war. Mhm. Und mein Vater, das hat den, glaube ich, nicht so viel ausgemacht. So, das ist interessant für mich. Ich wusste gar nicht, dass die Behörden so vorgehen. Das heißt, die haben mitbekommen, dass du als Prostituierte arbeitest? Nee, die haben das nicht mitbekommen, aber... weil ich halt keine Ausbildung nachweisen konnte, deswegen. Achso, und die Bedingung, dass du hier bleiben kannst, ist, dass du eine Ausbildung machst? Ist das so? Oder zur Schule weitergehst. Oder zur Schule weitergehst. Das ist die Bedingung, um hier bleiben zu können? Genau. Und darauf hast du dich eingelassen? Ja, musste ich ja, also weil mein Vater hat dann einen Anwalt genommen und wir sind dann vor Gericht und dann wurde das halt so vereinbart und ja. Das heißt, du gehst jetzt im Moment zu einer Ausbildung oder zur Schule? Nee, ich mache mein Abi nach an einer Abendschule. Mensch, Alexandra, dann kannst du ja dem deutschen Staat dankbar sein, dass die Gesetze so sind. Ja, ja. Denn wahrscheinlich hättest du es aus eigener Kraft nicht geschafft. Nee, hätte ich nicht, aber was mich halt enorm irgendwie enttäuscht ist, auch wenn man als junges Mädchen, sage ich mal, in so einem Bereich arbeitet, dass halt vieles übersehen wird und dass alles so schön dargestellt wird. Man sieht ja auch zum Beispiel in Großstädten so an Banner für irgendwelche Bordelle und das finde ich zum Beispiel nicht okay, weil man kann sich gar nicht vorstellen, was hinter den Kulissen abgeht. Das kann man ja letztendlich aber schon erahnen, aber du hast natürlich völlig recht. Hat der sich denn da, dein Zuhälter nenne ich ihn jetzt mal, hat der sich dann damit abgefunden, dass es jetzt so ist, wie es ist? Ja, er könnte ja auch sagen, pass mal auf, du machst jetzt pro forma dein Abi nach, aber du arbeitest schön noch ein paar Stunden in der Woche für mich. Nee, da muss man, also muss ich zu meinem Ex-Freund, zu meinem Ex-Zuhälter sagen, dass er nicht gewalttätig war. Also er war keiner von denen, der mich irgendwie geschlagen hat oder so. Also er hat das psychisch halt gemacht. Mhm. Ja gut, er könnte dich psychisch ja auch unter Druck setzen. Ja, könnte er, aber hat er nicht gemacht. Und es gibt keinen Kontakt mehr mit ihm? Nein, ich gehe auch zur Therapie, weil ich war 2 Monate stationär. Mhm. Und ja. Genau, das wollte ich jetzt auch fragen. Du bist ja da reingezwungen worden, kann man ja sagen. Ja. Was hat das mit dir und deiner Seele, mit deiner Psyche gemacht, diese Jahre? Ja, also, weil ich habe jetzt momentan halt Probleme damit, weil man ist einfach in dem Körper so mäßig wie ein Gefängnis und man weiß gar nicht, wer eigentlich ist, weil man halt die ganze Zeit sich verstellen musste. Mhm. Ja, und das Vertrauen halt in Menschen und Männer vor allem ist nicht gerade prickelnd. Wie sieht das mit deiner Sexualität aus? Findet die im Moment überhaupt schon wieder privat statt? Nein, die findet nicht statt, weil ich mir das auch, also ich stehe halt, wenn es mit jemandem privat ist, auf andere Sachen und da kann ich das auch nicht, also ich könnte mit niemandem schlafen, dem ich nicht vertraue oder den ich nicht kenne. Hast du denn inzwischen eine Beziehung vorsichtig vielleicht angehen können? Nein. Nein, du bist also solo seitdem noch. Also ich bin jedes Mal daran gescheitert und wahrscheinlich brauchst du auch noch eine gewisse Zeit, um das zu verarbeiten und um den Abstand zu diesen Ereignissen zu finden. Ja, das ist halt, wie gesagt, ein weiter Weg, aber. Aber ich freue mich sehr für dich, Alexandra, dass das so eine Wende genommen hat. Einmal, dass du da raus bist natürlich, aber zum anderen auch, dass du eine wirkliche Option hast, ein gutes Leben, einen guten Lebensweg einzuschlagen. Also, wenn du Abitur hast, was sind deine Pläne dann danach? Ich möchte gerne als Eventmanagerin in der Schweiz arbeiten. Oh, als Eventmanagerin in der Schweiz. Also genau. Nicht, auch ein Studium vorher noch absolvieren? Genau. Ja, und dann wird Karriere in der Schweiz gemacht. Ja, solide Karriere. Alexandra, vielen Dank für deinen Anruf, für dein Vertrauen, dass du mir das erzählt hast. Kein Problem. Du bist in einer Therapie, sagst du? Genau. Das heißt, du brauchst kein Gespräch mit meiner Psychologin? Nee, ich bin einmal wöchentlich bei der Therapie. Du bist gut aufgehoben. Ja. Dann drücke ich die Daumen, toi toi toi, danke, und dass du stabiler wirst und dass du erfolgreich dein Abitur machen kannst. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.38 Uhr haben wir. Und heute ist unser Thema ganz offen und ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, über das ihr gerne diskutieren wollt oder vielleicht auch streiten wollt. Delia ist 51, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Delia, guten Morgen. Ich grüße dich. möchte auf diesem Wege Alexandra alles Gute wünschen und ihr sagen, dass ich im Gedanken bei ihr bin, auch wenn ich sie persönlich nicht kenne, all dieweil ich auch eine Freudenspenderin bin aus eben demselben Milieu, um das mal so zu formulieren, aber möchte auch gleichzeitig das Volk mitteilen lassen, dass es auch selbstbestimmende Frauen in diesem Gewerbe gibt. Definitiv, definitiv. Definitiv. Zu denen, und zwar nicht wenige. Zu denen hast du gehört? Ich gehöre immer noch zu denen, ja. Was genau machst du, Delia? Ich bin in Nordrhein-Westfalen in einem Bordell und arbeite als Domina. Ja. Und mein Anliegen ist, warum ich anrufe, ist, dass ich aufgrund der Flüchtlingspopulation sehr, sehr viel Nachteiliges hier herausgestellt hat und entwickelt hat. Also für euer Gewerbe? Unter anderem, nicht nur für die solide Frau draußen, die ja auch diesbezüglich Beschwerden vorzuweisen hat, auch in unserem Gewerbe kann man das besonders deutlich sehen. Inwiefern? All dieweil nämlich die Herren aus welchem Gebiet auch immer, besonders aus dem islamischen Bereich, wo ja die meisten alle herkommen, wir nennen sie mittlerweile Rucksacktouristen, weil sie immer ihre ganzen Habseligkeiten bei sich haben, was ich auch verstehen kann. Mhm. Ihnen mangelt es, muss man leider sagen, nicht alle, aber das Gros, und das ist Fakt, auch wenn das viele Leute vielleicht nicht hören möchten und wollen, das ist Fakt, sich einfach nicht benehmen können, benehmen wollen und uns gegenüber, was ich ja nun auch mitbekomme, ein extrem respektloses, ja geradezu unverschämtes Verhalten an den Tag legen. Aber du bist Domina, du kannst doch hart durchgreifen. Ja, ich nehme ja sowieso nichts mit. Zu mir kommen sie auch nicht. Für die bin ich irgendwie ein Fremdkörper, weil mit mir können sie gar nichts anfangen. Ach so, die kommen. Das ist ja interessant. Das kommen, also zu einer Domina kommen Männer mit arabisch-islamischem Hintergrund, kommen nicht zu einer Domina. Na, Domian, überleg doch mal. Patriarchische Gesellschaften lassen sich weniger dominieren, ne? Natürlich, offiziell schon. Aber in der Sexualität, das weißt du nur zu gut, sind die Rollen manchmal ganz, ganz anders verteilt. Ja, es ist auch so, vielleicht mag das auch daran liegen, dass ich mein Gesicht so aufgesetzt habe, dass sie schon merken, aha, da machen wir mal einen Bogen drum. Mit der es sich leicht Kirschen esst. Nein, weil ich dieses Verhalten von ihnen. Aber wenn du mit denen gar nicht persönlich zu tun, so zu tun hast, wieso bist du so emotionalisiert und so? Weil ich das mitbekomme. Ich bin ja nun hier zugegen und bekomme das mit, wie die anderen Mädchen drangsaliert werden, beleidigt werden, angespuckt werden teilweise. Es kommt alles vor. Es hat auch schon gegeben, dass diese Herrschaften, wenn ich das mal so sagen darf, gegen ein Fenster uriniert haben, um ihre Verachtung zum Ausdruck zu bringen. Aber sie waren vorher da und haben sich verlustigt mit den Frauen? Ja, in extremster Form. Und hinterher pinkeln sie alle. Nicht alle. Das ist ja so, erstaunlicherweise haben einige von denen also wirklich Geld. Ich bin immer ganz erstaunt, dass einige reingehen, aber die meisten wollen gar nicht, die wollen nur gucken. Ach so, und gegen die Scheibe pinkeln. Zum Beispiel spucken, Verachtung ausdrücken. Viele können sehr gut Englisch und deswegen ist es auch sehr gut zu verstehen. Die wollen nur gucken, weil die keine Kohle haben oder warum? Sie kennen das nicht. Ich bitte dich. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwo in den Afghanistan, Kabul irgendwo so ein Bordell ist? Würde ich mir also denken, gibt's nicht. Fast überall. Vielleicht nicht in Saudi-Arabien. Aber nicht in der Form. Aber nicht in der Form, dass sie das sehen, dass Frauen da so stehen. Ja, das kann sein. Ja. Und die können damit nicht umgehen. Und es ist ja auch viel passiert in letzter Zeit, nicht nur bei uns, auch draußen. Also jetzt mag natürlich so manch einer denken von den Bürgern, ach, was kümmert mich das liebe Frauchen aus dem Bereich des Milieus? Mögen die doch da ihre Schand und ausleben? Mhm. Es ist gravierend, denn die gehen ja auch vor die Tür und draußen die Frauen erleben das ja nun auch. Mhm. Also du kannst ganz klar aufgrund deiner Erfahrung sagen, dass diese Gruppe von Männern sich respektloser euch Mädels gegenüber verhält als Einheimische, leider. Als Deutsche. Ja. Gut, man hat natürlich auch ein paar Migranten, beziehungsweise hier, die hier geboren sind, aus meinetwegen Türken. Ich will mich jetzt nicht festlegen, die meinen, die müssen so ein bisschen den dicken Mann raushängen lassen und so ein bisschen ihr Macho-Gehabe. Aber das hält sich alles noch in der Norm, das ist irgendwie vertretbar und das ist auch irgendwie nicht schlimm. Es ist auch immer eine ganz bestimmte Gruppierung, die meint, das will man ja auch alles nicht hören. Es gibt da gut Menschen, die wollen das nicht hören. Es ist aber nun mal leider so. Und du beziehst deine Sichtweise auf die Neuankömmlinge, sagen wir mal so. Hauptsächlich, ja, sagen wir mal ganz hauptsächlich. Wie arbeitest du da in einem Haus, in einem Club oder? Nein, Nein, das wäre ja dann Club, um Gottes Willen. Nein, nein, das ist, das stellt ihr so vor, auch kein Laufhaus. Es ist also wunderschöne Atmosphäre, schöne Häuser nebeneinander gereiht mit grünem Umfeld. Man blickt hinaus ins Freie. Ich sage immer scherzhaft, blickt mit Ausblick aufs Meer, was natürlich nicht der Fall ist. Ich habe das gerne, wenn die Vögel zwitschern, die Bäume um mich herum sind und ich Atmosphäre habe. Ich könnte auch niemals in einem Laufhaus stehen, da wo die Damen nebeneinander stehen, in den engen Gängen, wäre gar nicht mein Ding. Ja. Es ist halt so zu vertreten, eine Laufstraße kann man halt sagen. Ach, eine Laufstraße, ne? Okay. Verstehe. Mhm. Wenn die Mädels so despektierlich behandelt werden von diesen Männern, oder vielleicht sogar noch, passieren auch gewalttätige Dinge? Ist auch schon passiert, ja. Wie reagieren die Mädchen dann? Also es ist, das Problem ist, wir haben ja nun auch das die Zuwanderung aufgrund des Abkommens, des Schengen-Abkommens, dass jetzt auch viele aus dem rumänischen und bulgarischen Bereich sind. Wo wir auch da einige negative Erfahrungen gemacht haben, aufgrund dessen, dass also da so einiges an Benimm fehlt und dann kommen dann so ganze Trosse hier an mit Familienmitgliedern, die Papa, Mama bringt dann die Töchter vorbei. Also ich will das gar nicht vertiefen, es ist also für uns auch Gewohnheit. Stopp, nicht so schnell. Die Töchter, die bringen die Töchter vorbei? Mütter und Väter kommen in großen Trosswagen und bringen, die Schwester, die Cousine. Ach, die dann arbeiten soll? Die dann arbeiten sollen und dann kommen dann die Herren immer so, besonders in einigen Gebieten ist das sehr extrem. Und also da haben wir auch sowas, die können auch wenig Deutsch, die nehmen natürlich alles mit, weil sie es müssen. Und da haben wir da schon einige schlimme Sachen miterleben müssen, leider Gottes, ja. Aber meine Frage war, was macht ihr, wenn gewalttätige, sehr beleidigende Kunden, Freier auftauchen? Es wird natürlich von den Frauen selbst sehr viel agiert und gemacht und getan, weil diesbezüglich hat, also die wenigsten Frauen haben da irgendwie eine Grenze, wo sie sagen, ich lasse das mit mir machen. Mhm. Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass in einigen Häusern auch sogenannte Aufpasser sind, die dann diesbezüglich einschreiten und dann muss auch mal die Polizei angerufen werden, was aber mehr nachts der Fall ist oder abends, was ich dann nicht mehr mitbekomme, weil ich dann nicht mehr dort bin. Und nur ab und an mal mitbekommen habe, wenn ich dann mal mir erlaubt habe, mal aus irgendwelchen Gründen länger zu arbeiten. Ja, das ist natürlich dann auch klar, dass Polizei ja, ja, klar, das passiert. Aber dann. Die haben dann auch, man merkt natürlich, dass denen das unangenehm ist und die müssen auch eine gewisse Distanz halten, weil ja irgendwie hat man immer das Gefühl, es darf nicht publik werden. Mhm. Das heißt, so Vorkommnisse, also so ein schlimmes Vorkommnis wie in Köln in der Silvesternacht, erstaunt euch gar nicht? Nein, absolut nicht. Mhm. Es schmerzt mich sogar, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich persönlich, und ich weiß, es wird jetzt einige Menschen geben, die mir vielleicht Rassismus unterstellen, aber dem ist wirklich nicht so. Ich bin wirklich halb und halb, auch nicht deutsch, zur Hälfte nur. Und ich habe absolut einen großen Hass auf alles, was rassistisch ist, egal aus welcher Form das kommt. Mhm. Ich vertrete nur die Meinung, man darf das andere auch nicht vergessen. Mhm. Genauso wie ich die Rassisten und Rechtsradikalen also hasse und verabscheue, bin ich auch ein großer Gegner von den Leuten, die rüberkommen und meinen, aufgrund dessen, weil sie ein Bild und eine Qualität hier vorfinden, die sie aus ihrer Heimat nicht kennen, dass sie meinen, sie können sich dessen bedienen auf brutalste und ganz egoistische Art und Weise. Ich finde, das muss auch gesagt und muss auch ausgesprochen werden. Und da darf man sich gar nicht vorscheuen. Und ich glaube, dass diese Jungs noch sehr viel an ihrem Respekt Frauen gegenüber arbeiten müssen. Oh ja, es ist ein Prozess, der sehr lange dauert. Und ich glaube, das wird nicht von heute auf morgen passieren, denn man darf nicht vergessen, das ist eine uralte Kulturgeschichte. Natürlich. Jetzt aber noch eine Frage zu dir. Wie lange arbeitest du als Domina schon? Etwas weniger als 30 Jahre. Als 30 Jahre? Das heißt, dir kann man nichts vormachen. Nö. Und ich bezeichne mich aber mehr als Freudenspender. Okay. Aber das Praktische bei euch, bei den Dominas, ist ja, ihr müsst ja gar keinen Kerl an euch ranlassen. Nein. Ne? Ihr das Befehl. Ist ja das Schöne daran. Das ist doch wunderbar. Das heißt, hast du nie Geschlechtsverkehr mit einem. Nein. Nie? Nein. Die Anfangszeit, als ich angefangen habe, dann war es auch alles distanzierter, aber nachher, ich bin sehr schnell da reingekommen. Nein. Ob es man glaubt oder nicht, dem ist aber so. Mit wem hast du Geschlechtsverkehr? Viele Wege führen nach Rom, Domian. mit wem hast du Geschlechtsverkehr? Zurzeit? Ja. Oder wie meinst du das jetzt? Ja, genau. Ach, du meinst privat? Ja. Bist du in einer Beziehung oder bist du verheiratet? Nein, oder? Überhaupt nicht. Nein, nichts dergleichen. Ich bin, sagen wir mal, ein glücklicher Single, unabhängig und ich liebe das Leben, so wie ich es mir selbst gestalte. Bist du in deinem Privatleben auch eine dominante, also im Sexuellen auch eine dominante Frau? Überhaupt nicht. Nein! Nee, ich bin eine richtige Kuschelkatze. Ich liebe es, mich anzulehnen und einfach... Das finde ich sehr schräg. Das finde ich ja, sehr schräg. Ja, ist aber so. Das denken aber viele Leute. Das ist ja das falsche Bild von den Normalbürgern, also, dass sie denken... Das, ne? ist ein völliges Schauspiel, was du dann in natürlich. Deinem Beruf spielst. Prostitution und Domina ist eine Rolle, die wir spielen. Ja, ja. Ja, aber dass das so krass ist, dass du privat dann die kleine Kuschelmaus bist und ja, auf Blümchen-Sex stehst, dass ja, natürlich. Die Romantikerin bist. Ich könnte es nicht ertragen, wenn einer plötzlich loslegen würde. Ich würde ihn, nein, es ging gar nicht. Wir haben ja gestern in der Sendung auch über das Alter gesprochen. Ja. Ich glaube, als Domina kann man auch schon ein gewisses Alter noch haben. Ja, wenn ich dir das sagen darf, die Älteste in unserer Straße ist 75. Wahnsinn, Wahnsinn. Doch. Bildschön für ihr Alter, sowas von toll aufgemacht und sehr, sehr, naja, ich würde sagen, eine tolle Persönlichkeit und ja, die macht ihr Ding. Was bietest du denn an? Was machst du mit den Männern? Ich rede sehr viel mit den Männern. Sie lieben meinen Humor, sie lieben meine verrückte Art, die man immer gern sagt und natürlich strenge Erziehung, aber ich habe Grenzen. Es geht nicht ins extreme Sadistische oder Masochistische rein. Es hat noch etwas, es muss noch was für mich Erträgliches sein. Ich kann nicht ganz extreme Sachen machen, die ich jetzt aber wörtlich nicht hier formulieren möchte. Mhm, okay. Dafür gibt's andere, die das können, ja. Wo ganz extreme Sachen, das liegt mir nicht. Es ist halt mehr so eine Art... Sagen wir mal, ich nenne das immer Schmetterlings-Domina. Ach so. Ja. Kann man es auch Soft-Domina nennen? Ja, ja, kann man auch. Das habe ich gestern gelernt, den Begriff. Ja, kann man auch. Ja. Ja. In all diesen Jahren bist du mit und durch diesen Job reich geworden? Naja, reich. Was ist reich? Reich an Erfahrung, würde ich sagen. Ich bin auch nie dieser geldbesessene Mensch gewesen, aber ich habe mir schon so ein bisschen was, aber... Aber du kannst gut davon leben und du hast dir was zurückgelegt? Naja, sagen wir mal, es geht, ne? Ist so. Ich hatte auch eine Auszeit gehabt. Jetzt lassen wir mal die Hosen runter. Es ist ja mehr oder weniger anonym hier. Auf was kommst du so im Monat, damit ich mir eine Vorstellung machen kann? Oh Gott, soll man da jetzt drüber reden? Wir sind ja völlig unter uns. Wie konnte ich das vergessen? Natürlich. Also ich sag dir mal, ich gehe mal nicht jetzt von mir aus. Also eine richtig gute Domina kann im Monat zwischen 30 und 45 haben. Ich rede von 1000. Boah. Und eine nicht so gute, die also auch nicht Vollzeit arbeitet, hat so ihre 10 bis 15. Aber. Und eine schlechte... hat vielleicht 5.000, 6.000, wenn sie auch nicht, oder sagen wir, nicht viel arbeitet. So, da reden wir von sehr viel Geld. Und wenn man das eindreht... Und wir zahlen Steuern, das möchte ich mal kurz hier anwenden für jeden normalsterblichen Bürger, der denkt... So, und wenn du das 31 Jahre, wenn du 31 Jahre als richtig schlechte Domina gearbeitet hast, hast du gut Geld verdient. Ich habe aber auch eine Auszeit mir genommen. Warum? Weil ich eine Mutterrolle übernahm und ich wollte in der Zeit nicht der Tätigkeit nachgehen, weil ich nur meine Mutterrolle ausfüllen wollte. Das heißt, war mir sehr wichtig. Ach, du hast ein Kind? Ja. Ein Kind? Ein wunderschönen Jungen. Wie alt ist der Junge jetzt? Der Junge wird 28, studiert im Ausland und dem geht's wunderbar. Und der weiß, was die Mama macht? Ich habe ihm das mit 13, 14 Jahren gesagt, ja. Wie hat der Junge reagiert damals? Ach, ich habe ihn unwahrscheinlich locker und flockig erzogen und deswegen hatte er ein gutes Verständnis dafür gehabt und ich habe ihn auch gleich eingetrichtert, dieses soll unser Geheimnis bleiben und muss unser Geheimnis bleiben. Und ich habe ihn natürlich nicht in Einzelheiten damals eingeführt, aber es ging wunderbar und er ist so locker, flockig und ist tolerant, ein wunderbarer Mann und ich bin so stolz auf den und der ist mein ganzer Stolz und für den mache ich das unter anderem auch. Das ist ja super. Delia, du bist eine tolle Gesprächspartnerin. Wir können, wir beide könnten eine ganze Stunde plaudern über Gott und die Welt. Aber jetzt ist du liegst mir auch sehr, Damian. Du liegst mir auch sehr. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich danke dir fürs Gespräch. Alles Liebe dir. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Und hier ist die Manuela. Manuela ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Manuela, grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Über was reden wir beide? Wir beide reden über das Thema, dass sich Eltern trennen und was passiert dann mit dem Kind? Das heißt, du bist ein Elternteil? Genau. Und ihr habt wie viele Kinder habt ihr? Eins. Ein Kind. Wie alt ist das Kind? Wir haben eine Tochter und die ist jetzt 12 geworden im Juni. Mhm. Und du trennst dich von deinem Partner oder hast dich schon getrennt? Ja, richtig, genau. Und unser großes Problem oder mein großes Problem ist einfach, dass, sag ich mal, in den ersten Jahren natürlich, ich habe das Kind geboren, keine Frage, und ich war in den ersten Jahren für sie da, dann habe ich, bis es ein bisschen älter war, dann waren wir noch im Ausland, da war ich für sie da und musste nicht arbeiten. Mhm. als wir dann zurückkamen aus dem Ausland, da war die Kleine 8. Dann habe ich erst angefangen mit halbtags. Und sie war halt immer bei mir. Also seitdem ich sie geboren habe, war sie halt immer bei mir. Und jetzt kam halt die Trennung. Und seit wann seid ihr getrennt? Seit einem Dreivierteljahr. Ja. Und wo lebt das Kind jetzt? Das ist ein sogenanntes Wechselmodell. Ja. Und unsere Tochter lebt jetzt eine Woche bei meinem Mann und eine Woche bei mir. Wie funktioniert das? Also für mich gar nicht. Und für das Kind? Bisher offensichtlich funktioniert es für das Kind, aber ich habe immer den Eindruck, gerade in dem Alter, die Kinder finden eigentlich alles toll. Weißt du, das ist auf der einen Seite ist toll, der Papa hat eine neue Wohnung, da hat man was zu tun. Mhm. Und dann hat die Mami eine neue Wohnung und hey, toll, ist ja wieder was Neues. Mhm. Und warum ist es für dich so schwierig? Weil ich es nicht gewohnt bin, ohne mein Kind zu sein. Ich bin es nicht gewohnt, mein Kind nicht, also in liebevoller Art und Weise beaufsichtigen zu können. Jetzt nicht als Gefängniswärter meine ich, so meine ich das nicht, sondern ist schon klar. Sie bei mir zu haben, zu sehen, was sie tut, was läuft in der Schule, zu sehen, mit dem sie sich verabredet, mit dem sie sich trifft. Aber ich glaube, Manuela, dass du da das ist eine sehr egoistische Sichtweise. Es muss doch im Vordergrund stehen, dass es dem Kind gut geht. Ja, natürlich, ja. Dass das Kind auch nach einer Trennung weiterhin einen soliden, guten Kontakt zu Mama und Papa hat. Ja. Wenn sie älter wird, wird sie sowieso eher entscheiden, wo sie mal länger bleiben möchte oder wo sie hintendiert. Ich kann deinen Schmerz schon sehr gut verstehen. Das ist gar keine Frage. Aber vielleicht muss man da ein bisschen gegen angehen und einfach denken, solange die Kleine sich wohlfühlt, ist alles im grünen Bereich. Nein, um Gottes Willen, das ist ja auch das Wichtigste für mich und auch für meinen Mann. Und ich habe ja auch das Glück, dass mein Mann und ich, also auch trotz der Trennung, wirklich total füreinander und vor allem für das Kind arbeiten. Und du hast sogar keine Bedenken, dass es ihr da schlecht geht bei dem... Nein, gar nicht, um Gottes Willen, nein. Mein Mann und ich haben echt ein super tolles Verhältnis und ich denke, das wird über das Kind einfach auch drauf hinauslaufen. Wie hat denn die Kleine überhaupt dann die Trennung aufgenommen, als ihr das gesagt habt, wir trennen uns? Ja, und das ist eben mein Problem. Sie hat das sehr gut aufgenommen, weil sie eben gesagt hat, Mensch, Mami, vielleicht fängst du irgendwann mal wieder an zu lachen. Ach so, das ist ja auch schon ein Signal. Das heißt, sie hat die Zeit mitbekommen, wo du unglücklich warst. Ja. Oder ihr unglücklich wart. Ja, genau. Und dann ist es das für das Kind vielleicht sogar besser jetzt so, du bist eigentlich entspannter und dann dein ehemaliger Partner wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich, genau, richtig. Warum ist es überhaupt zu der Trennung gekommen zwischen dir und deinem Mann? Es hat einfach seit vielen Jahren nicht mehr so gut geklappt und ja, also ja, was soll ich sagen, es hat sich einfach auseinandergelebt. Ja. Es gibt kein konkretes Beispiel, auch kein konkretes Anlass. Es hat einfach nicht mehr so gut funktioniert. Gab es denn viel Streit? Ja, es gab Phasen, in denen es viele Streite gab. Aber das war, wie gesagt, nur phasenweise. Und hat die Tochter das mitbekommen, wenn ihr gestritten habt? Ja. Das ist belastend für ein Kind. Ich glaube, da erinnern wir uns alle dran, wenn wir so als Kinder mitbekommen haben, dass die Eltern sich gestritten haben. Ich fand das immer ganz schlimm. Da leidet man mit und weiß gar nicht, was man machen soll und ist total traurig und versteht das ja auch nicht, was da los ist. Ja. Na, ich fand das jetzt halt so schwierig, weil, wie gesagt, mein Mann ist jetzt vor 4 Wochen in seine eigene Wohnung gezogen. Mhm. Ich jetzt vor 3 Tagen in meine eigene Wohnung. Ah ja, dann ist ja alles ganz frisch noch. Das genau, und ich hatte halt das Glück, dass sie, wie gesagt, was ich eben schon sagte, ich habe mit meinem Mann halt ein gutes Verhältnis, eine sehr gute Beziehung. Mhm. Und mein Mann kam halt her und hat Schränke mit aufgebaut und mir Lampen mit aufgehängt. Das ist doch super. Und dann haben wir natürlich aus Spaß eben auch miteinander rumgehampelt. Und dann kam halt unsere Tochter und sagte, hey, Mami und Papi und arm sich. Ne? Und die hat sich halt total gefreut. Yeah. Und für uns war das einfach nur so ein, das war nur so ein Gag. Hat denn dein Mann, dein Ex-Mann, eine neue Partnerin schon? Nein. Das bringt natürlich dann wieder eine neue Bewegung in alles. Wenn du einen neuen Partner irgendwann finden solltest oder er eine neue Partnerin, das ist natürlich auch wieder schwierig dann für das Kind, sich da zurechtzufinden. Mhm. Aber das ist noch kein Thema. Es war ein Thema. Ich hatte in dem im Zwischenraum einen Partner. Mhm. Das war, sag ich mal, ich habe ihn kennengelernt. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, das passt nicht. Mhm. Weil ich habe ihn halt... Und wie hat Dadi, deine Tochter, darauf reagiert? Hat sie ihn schon kennengelernt gehabt? Sie hatte ihn kennengelernt, ja. Und sie hat sehr gut auf ihn reagiert, weil sie immer gesagt hat, Mensch, Mami, ich bin so glücklich, weil du jetzt endlich wieder lachst und glücklich bist. Mensch, Manuela, ich glaube, du hast eine ganz tolle Tochter. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, du musst dir da gar keine großen Gedanken machen. Ja. Sei froh, dass alles so ist. Du kennst man hört tausend Beispiele von Familien, wo das eben im Krieg endet und wo die um das Kind streiten. Bei euch ist alles gut geregelt. Das ist doch super. Das wird sich schon finden. Ja, wir beide, also mein Mann und ich, sind auch bei einem Kinderpsychologen gewesen, ja, ohne unsere Tochter, um Hilfe zu bitten, wie wir alles richtig machen können für unsere Tochter. Manuela, ich muss Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg. Weiter so. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke. Tschüss. In der Technik, Daniel Paulmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.